Sie hören nun Herr im Garten von Verena Dürr. Die Autorin, Experimentalmusikerin und Performancekünstlerin erzählt in ihrem Hörspiel von einem Waffenhersteller, der ein Leben in einem streng bewachten goldenen Käfig führt. Inspiriert wurde Herr im Garten von der Geschichte des österreichischen Pistolenherstellers Gaston Glock. Die Informationen über ihn und sein Unternehmen sind begrenzt. Mag das Produkt, die Glock-Pistole, auch mittlerweile prototypisch für die Pistolen dieser Welt stehen, ihr Entwickler und primärer Profiteur eines Milliardengeschäfts hält sich im Hintergrund und lebt zurückgezogen. Daher ist das Hörspiel auch kein Stück über Gaston Glock, denn seine Person ist austauschbar. Der Protagonist von Herr im Garten ist ein Prototyp, der für eine beliebige Unternehmerpersönlichkeit steht, die sich auf ethisch und moralisch heiklem Terrain bewegt. Alle Personen sind frei erfunden. Es könnte sie aber tatsächlich geben. Alle Ereignisse sind frei erfunden, könnten aber in ähnlicher Form stattgefunden haben. Manche Informationen sind gesichert, andere nicht. Es handelt sich um eine Spekulation in 12 Szenen. Herr im Garten von Verena Dürr. Eine amerikanische Großstadt bei Nacht. In einem angesagten Viertel, in dem sich ein Museum, eine Kunstgalerie, eine Art Foundation an die andere reiht und Kunstmäzeninnen, Kunstschaffende, Kunstinteressierte etc. sich die Klinke in die Hand geben, kommt es zu einer Schießerei zwischen einem Räuber, einem Ladenbesitzer und in weiterer Folge zwischen Räuber und Polizistinnen. Es gibt Tote. Alle Protagonisten verwenden dieselbe Handfeuerwaffe. Die Ausstatterinnen der international erfolgreichen Crime-TV-Serie versuchen, ein möglichst realitätsnahes Bild zu zeichnen. Weg da! Es ist Wespenhochsaison. Der Herr, der jene Handfeuerwaffe konstruierte, die, wie es die Serie veranschaulicht, sehr beliebt bei Waffenbesitzern jeden Menschenschlages ist, besitzt seit einer Weile einen Garten jenseits des urbanen Trubels am Rande einer kleinen Gemeinde. Der Ankauf des Anwesens erfolgte aus steuerlichen Gründen anonym. Auf dem Gelände befinden sich, typisch für die Gegend, altrömische Ausgrabungen, Mauern, die die Jahrhunderte abgetragen haben. Die nunmehr rein dekorativen, kniehohen Elemente schlängeln sich vom Obstgarten her, der das Gelände an seiner unteren Seite begrenzt, hinauf zu einem auf den ersten Blick stilistisch nicht zuzuordnenden Turm, der am Zenit der sanften Anhöhe thront. Auf der weitläufigen Wiese dazwischen eine kreisrunde Skulptur in Schwarz-Weiß. Den Turm, ebenfalls ein Relikt vergangener Zeiten, hat der Herr zu einem wohnlichen Hybrid aus alt und neu vervollkommnen lassen. Die Ruine wurde saniert und im dezenten Bauhausstil aufgestockt. Den Zersetzungsprozessen entgegenzuwirken, ist eine Lebensaufgabe. Der Efeu hatte schon Teile der alten Mauern gesprengt. Jetzt erklimmt stattdessen die Klematis mit ihren minimal invasiven Haftwurzeln den Turm. Verleiht ihm mit ihren zartrosa und lila Blüten ein ansprechendes Aussehen. Am Zaun hat der Efeu einen Mehrwert. Er verdeckt die technischen Sicherheitsvorrichtungen. Bewegungsmelder geben stillen Alarm bei Annäherung an das Grundstück. Rot zwinkernde elektronische Augen nisten im Blattwerk und führen Protokoll über die Vorgänge an der Grundstücksgrenze. Eine Win-Win-Situation, finden Sie nicht? Mittlerweile ist der Garten von einem blickdichten Wall umgeben. Fingerhut und Tollkirsche am schwarzen, schmucklosen Eingangstor unterstreichen zusätzlich, dass hier keine Willkommenskultur herrscht. Die meiste Kommunikation wickelt der Herr mittlerweile online ab. Ein Glasfaserwurzelwerk unter meinem Garten. Das Werkzeug, um meine Beziehungen zu pflegen. Ich habe die Welt im Blick. Und was von der Welt eindringt, unter Kontrolle. Wie hat einer meiner Waffeningenieure einmal gesagt? Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Zu einem Wolf geht man auf Distanz, bleibt aber in Schussweite. Die maximale Schussweite deiner Pistole beträgt 1600 Meter. Die Einsatzschussweite 50 Meter. Das damals noch auf Jagdwaffen spezialisierte Unternehmen sowie die guten Kontakte zu den staatlichen Institutionen übernahm der Herr von seinem Vater und vervollkommnete es, dank seines Innovationsstrebens, zu einem international erfolgreichen Konzern. Ebenfalls dem väterlichen Nachlass entstammend, ein Stock aus Ebenholz, dessen Silberknauf in Form eines Wolfskopfs am Gartentisch lehnt, an dem sich der Herr gerade einem Stück Feigenbrot widmet. Die weißen Gartenmöbel im verspielten Barockstil passen nicht so recht ins architektonische Gesamtbild. Tiersymbolik, florale Schnörkel aus Gusseisen, Geschäftsstrategien, alles eine Generationenfrage. Von vielem hat sich der Herr getrennt, nur einige Dinge aus Gewohnheit oder Nostalgie behalten. Ist auf diesen Gartenmöbeln nicht einmal ein Ingenieur gesessen, ein Erfinder, der sich mit seinen Erfindungen bedenkenlos identifizieren konnte? Ein Unternehmer, der ganz in seinen Unternehmungen aufgegangen ist? Mein Vater? Ich? Solche Erinnerungen tauscht man doch nicht gegen ein zum Ambiente passendes Möbel ein, oder? Die Klage gegen deine Unternehmensdependance in den USA nach dem RICO, dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ursprünglich geschaffen, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, wird eingestellt. In den Internetforen wird spekuliert, dass die Entscheidung des Gerichts in Zusammenhang mit einem Millionenauftrag für dein Unternehmen steht. Das FBI strebt eine vollständige Umrüstung auf Pistolen aus deiner Produktion an. Die Klage verdankt der Herr einem zwischenmenschlichen Experiment mit einer charismatischen Unternehmens- und Anlageberaterin, die auch gerne von Karma und Weltgeist sprach. Zur Sympathie, die der Herr für die Unternehmensberaterin hegte, mag auch ihr Aussehen beigetragen haben, fühlte er sich doch vom ersten Augenblick an die junge Patti Smith erinnert, wie sie in den Fotografien von Mapplethorpe porträtiert ist. Doch die nonkonformistischen Finanzstrategien waren letztlich nicht mehr als eine toxische Mischung aus esoterischen Marktanalysen, Steuerhinterziehung und Korruption. Doch im Gegensatz zu Rheinmetall, Steiermannlicher, Glock GmbH, Heckler & Koch etc. halten sich die Misswirtschaftsvorwürfe gegen sein Unternehmen über die Zeit gesehen deutlich in Grenzen. Wenn man die Blumen gießt, gießt man eben auch Unkraut. Auch Unkraut treibt manchmal sehr schöne Blüten. Finden Sie nicht? Eine einzelne Ameise am Tellerrand kundschaftet aus, ob es sich lohnt, eine Ameisenstraße zu bilden. Auf dem YouTube-Kanal von Legally Armed America werden drei Frauen an den Schießstand gebeten, um einen Colt XP Mustang, eines Smith & Wesson Bodyguard, Ruger LCP, Glock 42 und dein Pistolenmodell nach Form, Fit, Function zu bewerten. Bei der Hintergrundmusik entschied man sich für freundlichen Fusion Jazz, wie man es aus Kochsendungen kennt. Es wird geplaudert, gelacht. Dann werden Schüsse auf die sogenannten Mannscheiben abgegeben. Die schwarzen Umrisse in Menschengestalt mit Fadenkreuz im Herz- und Kopfbereich. Die Frauen schildern ihre ersten Eindrücke, die durch den Waffenexperten noch einmal präzisiert und durch Fachwissen ergänzt werden. Und am Ende ist deine Pistole mit 41 von möglichen 45 Punkten die unangefochtene Nummer 1. Auf Werbung durch die Lobby ist im Vorfeld einer Neuauflage Verlass. Heuer kommt der Bestseller in der 42. Auflage auf den Markt. Die Vision wird zur Version. So ist das im Geschäft. Die Optimierungen des Produkts bestehen mittlerweile vor allem in kosmetischen Maßnahmen. Es gilt, neue Kundenkreise zu erschließen. Frauen liegen gerade im Trend. Der Herr hält zwar immer noch über 50% der Unternehmensanteile, hat die operative Leitung aber mittlerweile an eine Mitarbeiterin seines Vertrauens übergeben. Sie brachte auch neue Impulse in das Unternehmen ein. Dein Unternehmen unterhält einen Rennstall, der deinen Namen trägt. Auf den Werbeplakaten sieht man auf zartrosa und lila Hintergrund schwarze Hengste und weiße Stuten, die sich mit wallenden Mähnen über einer Abbildung deiner Pistole aufbäumen. Eine effektive Verbindung von privatem und geschäftlichem Anliegen. Der nationale Werberat kritisiert die Plakate als waffenverherrlichend und daher ethisch fragwürdig, was deine Presseabteilung aber nicht weiter kommentiert. Das Gras steht schon recht hoch, Jonas. Es wird wieder einmal Zeit für die Gärtnerin. Der Herr schätzt Privatsphäre zwar, doch eine Gärtnerin ist bei der Größe des Gartens notwendig. Zusätzlich zum Turmausbau wurden rund um diesen Blumenbeete angelegt. Neben den zwar durstig wirkend, doch in voller Blüte stehenden Amaryllis hängen Büsche blauer Glockenblumen und Vergissmeinnicht über die modernistischen Glasziegel, aus denen die Beete gemauert sind. Alles wirkt zufällig, doch der Zufall ist in diesem Garten gestalterisches Element. Durch üppig wachsende Pflanzen wirkt das Gesamtbild weniger streng und formal. Winterlinge umzingeln die Physalis alkekengi, die orangefarbene Lampionblume. Der Schatten des japanischen Farns hält jene Naturen in Zaum, die bei starkem Lichteinfall zu überbordendem Wachstum neigen und bewahrt damit die empfindlicheren Gemüter vor feindlicher Übernahme. Die Stockrosen begehen ihren Blühzyklus hingegen stoisch und unbeeindruckt von allen Widerständen. Es ist eine Farbenpracht. Doch sie ist nur von schwachem Duft, um die Wespen nicht zu sehr anzulocken. Eine bekannte Künstlerin reenacted Shoot. Eine Performance-Aktion von Chris Burden, der sich in den 70er Jahren mit einem Gewehr in den Arm schießen ließ. Es hätte ein Streifschuss sein sollen, doch der Schütze verfehlte und es wurde ein glatter Durchschuss durch den Oberarm. Über das Erlebte sagte der Künstler später: "It's just like hitting the corner of a truck or trailer. Your arm just got nicked by a giant force. It just goes numb." Bei der Aktion der Künstlerin gelang der Streifschuss. Sie engagierte eine professionelle Schützin und verwendete eine Pistole aus deiner Produktion. Nicht nur, weil sie so verlässlich ist, sondern, so der Kunstbegleittext, weil sie durch ihre weltweite Bekanntheit archetypisch für alle Pistolen der Welt geworden ist. Meine Pistolen funktionieren einwandfrei, der Mensch nicht. Ein tränendes Auge, ein kurzer Moment der Schwäche, eine Unsicherheit, eine narzisstische Kränkung, verletzter Stolz, ein gebrochenes Herz und schon wird am Ziel vorbeigeschossen. Werden erpresserische Ansprüche gestellt, aus Rache Informationen öffentlich gemacht, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Herrn und Leiter des Unternehmens wurden nach dem Attentat verschärft. Sollten Sie sich einmal für meine Branche entscheiden, hören Sie am besten auf, über Konsequenzen nachzudenken. Der ehemalige Geschäftspartner eines einflussreichen Waffenunternehmens gibt einen Mord in Auftrag. Der Auftragnehmer verwendete einen Hammer. Der Hammer gehört in seiner stillosen Variante als Faustkeil mit einem nachgewiesenen Alter von 1,75 Millionen Jahren wahrscheinlich zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit. Er übt, händisch oder maschinell angetrieben und unter Nutzung seiner beschleunigten Masse, meist schwere Schläge auf den Körper aus. Der Unternehmer überlebt. Er gibt darauf eines seiner äußerst seltenen Interviews, in denen er ironisch anmerkt, dass der Attentäter wohl besser eine seiner Pistolen verwendet hätte. Man sollte meinen, dass die richtige Wahl der Waffe zum kleinen Einmaleins eines professionellen Killers gehört. Das sind diese kleinen Ungereimtheiten. Eigentlich geht alles sehr schnell, doch die Wahrnehmung verlangsamt sich, wenn die Finne den Schädel trifft. Zuerst ein Sprung an der Oberfläche und dann der Knochen, das Gerüst, das dir Haltung verleiht. Der Sitz deiner Persönlichkeit ist freigelegt. Das tut kurz weh und du fühlst dich schutzlos der Witterung ausgeliefert. Alles kann aus- und eindringen, wie es will. Nur eine kleine Lücke im Zaun und er hat seine Funktion verwirkt. Doch neben allem anderen, was entweicht, entweicht auch die Angst. Ich bin entwichen und in wenigen Sekunden war ich außer mir, bin über mich hinausgewachsen. So konnte der Herr erfolgreich zur Gegenwehr ausholen. Als mich die Chirurgin wieder verschlossen hat, ist die Angst außen vor und ein Spross dieser Grenzenlosigkeit zurückgeblieben. Weg da. Jonas, gehen wir runter zum Obstgarten. Der Tisch ist verlorenes Terrain. Die Wespen stürzen sich auf die Reste des Feigenbrots. Durch den Zuzug des Herrn wurde der Gemeinde eine beachtliche Aufmerksamkeit zuteil. Denn er überantwortete ihr die Betreuung und Ausstellung seiner renommierten Kunstsammlung. Die Kunstsammlung wertete die ganze Region nicht nur touristisch auf. Ihre Verwaltung und der zu Ausstellungszwecken eröffnete Kunstraum schuf zusätzlich Arbeitsplätze. Regelmäßig stattfindende kulturelle Veranstaltungen, der Zugang zu Kultur, wirken der Landflucht entgegen. Dass die Sammlung den Namen eines Waffenunternehmers trägt, wirkt sich zusätzlich positiv auf die Besucherzahlen aus. Kunst und Waffen. Zwei Produktkategorien, die nicht wenig gemeinsam haben. Sie wecken Leidenschaften. Manchmal handelt es sich um Sammlerstücke, die abseits der Öffentlichkeit in Zollfreilagern oder vollkommen unter der Hand ihrer Besitzerinnen wechseln. Manchmal finanzieren sie sich sogar gegenseitig. Ja, denken Sie nur an Rimbaud, Poet und Waffenhändler. Als ich ein Junge war, las ich im Garten gerade Une Saison en Enfer, als mich die erste Wespe stach. Une saison en enfer. Der Name des Herrn wird natürlich immer und vor allem für Effizienz, Präzision, Sicherheit und Handlichkeit stehen. Handlichkeit, Präzision und Effizienz gewährleisten die Sicherheit. Und dafür steht mein Name. Er steht schon lange nicht mehr für mich. Er steht für die Vision. Ich bin ein namenloser Protagonist in einem Garten, ein pulsierender Punkt auf einer digitalen Weltkarte. Fluch und Segen der Postleitzahl. Ich habe das Unternehmen bezeichnet, doch das Unternehmen ist das Bezeichnende geworden. Produkte, Sammlungen, Stiftungen. Dass sein Name eine Verbisierung erfahren hat und im englischen Sprachraum umgangssprachlich statt dem Wort erschießen verwendet wird, ist dem Gangster-Rap zu verdanken. Eine Musik, zu der der Herr allerdings kaum einen Bezug hat. Selbst wenn ich mich vollkommen aus dem Unternehmen zurückziehe, das Geschäft geht weiter, die Waffen werden weitergehandelt werden, so ist das mit der Arbeitsteilung. Eigentlich ist die Menge an Verantwortung, die ich trage, wirklich homöopathisch. Finden Sie nicht? Wenn ich einmal vollkommen von der Landkarte verschwinde, macht das nichts. Das ist beruhigend und das ist beunruhigend. Jonas? Auf der Welt wandeln viele Herren in vielen Gärten. Denn ein herrenloser Garten, in den sich niemand zurückzieht, hat keine Funktion. So ziere ich meinen Garten als Eremit auf Lebenszeit. Ein Anstellungsverhältnis ohne Vertrag. Collecting the fruits means conducting the experiment. So der Titel der bis dato unbekannten Skizze, Kreide auf Packpapier, der vom Okkultismus inspirierten schwedischen Malerin Hilma af Klint, das erste Werk der Sammlung. Einen weiteren Ankaufsversuch, der Standpunkt Buddhas auf der Erde, lehnte das Museum in Stockholm zum Leidwesen des Herrn, dessen Liebe zu den Werken der Künstlerin entflammt war, ab. Als Satisfaktion ließ er die nicht erworbene Zeichnung als Metallskulptur für seinen Garten umsetzen. Eine große, dünne, kreisrunde Scheibe ist nun locker auf einer Stange fixiert und pendelt bei Wind hin und her. Vorder- und Rückseite sind in eine schwarze und in eine weiße Hälfte geteilt. Im unteren Teil der Scheibe verläuft ein horizontaler Strich. Schwarz gemalt auf der weißen Seite ist er in der schwarzen Hälfte direkt ins Metall gefräst. Nur wenn das Licht in einem bestimmten Winkel durch die Aussparung fällt, erscheint ein weißer Strich auf schwarzem Grund, wie in der Originalzeichnung. Es sind die kleinen Ungereimtheiten, ein Strich, der eigentlich keiner ist, die das ganze Gefüge in Frage stellen. Jonas, der seine Hand auf das Mobiltelefon legt, wenn ich in der Wespensaison barfuß im Garten spazieren gehe. Ein Mann tötet 53 Menschen. Er sieht seine Tat als Verteidigungsmaßnahme. Es gelte, die Grenzen Europas zu schützen. Die Pistole, die der Massenmörder verwendete, ist aus deiner Produktion. Er hatte einen Waffenschein. In den Griff der Tatwaffe hatte er Runen eingeritzt. Nach dem Attentat auf ihn musste sich der Herr erst an die ständige Anwesenheit eines Personenschützers gewöhnen. Ohne Eile und ohne Schuhe nimmt er gerade den Weg über die Wiese. Im elliptischen Schatten, den die Skulptur wirft, hält er inne. Der Personenschützer nützt die Gelegenheit und macht einen kurzen Abstecher zum Eingangstor. Ein routinemäßiger Sicherheitscheck. Fast fehlt mir etwas, wenn er mir nicht in angemessenem Abstand folgt. Er ist nicht besonders athletisch, doch er hat schnelle Reflexe. Er ist ein guter Schütze. Der Personenschützer hat eine typische Karriere hinter sich. Militär, Privatwirtschaft. Er hat Menschen getötet. Doch er ist sehr resilient und scheint keine Traumata davon getragen zu haben. Im zwischenmenschlichen Umgang ist er freundlich und besonnen. Kümmert sich über den reinen Sicherheitsdienst hinaus, man könnte fast sagen, liebevoll um die Belange seines Arbeitgebers. Nur die Schatten unter seinen Augen, die schweren Augenlider passen nicht ganz ins Bild. Es macht etwas mit einem, wenn man für den Tod von Menschen verantwortlich ist. Es ist später Nachmittag. Die Schatten werden länger. Dank Jonas hat mein Schatten jetzt einen Gefährten. Die Gefährtenschaft basiert auf Vertragsbasis. Schwerelos sind unsere dunklen Seiten. Sie haben hier kein Gewicht. Findest du nicht, Jonas? Eine internationale NGO stellt eine gerichtliche Anfrage an dein Unternehmen. Es sind Fotos im Internet aufgetaucht. Darauf sind Mitglieder einer Rebellengruppe zu sehen, die mit ihren Waffen posieren. Die Modelle scheinen aus deiner Produktion zu stammen. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass es sich nicht um Originale, sondern um Nachbauten handelt, da du vor Jahren Baupläne an die Regierung eines Landes verkauft hast, die zwar von der Nationalen Waffenkontrollbehörde als politisch stabiler Geschäftspartner eingestuft wird, die Waffen jedoch verbotenerweise weiterverkauft hat. Die Seriennummer. Segen des Qualitätsprodukts. Und Fluch. Denn die Waffen des Herrn sind nicht gefeit davor, Nichtberechtigten in die Hände zu fallen. Es gibt zwar eine sogenannte Waffenverbleibserklärung, mit der sich Großkunden wie Sicherheitsfirmen oder Staaten verpflichten, ihre Waffen nicht weiter zu verkaufen. Doch es gibt keine Nachkontrollen, ob der Vertrag auch eingehalten wird. Wo kein Richter, da kein Henker. Doch man sollte ja meinen, die Anonymisierung der Waffe gehöre zum kleinen Einmaleins des illegalen Waffenhandels. Unter anderem deswegen sieht die operative Leiterin des Unternehmens die Zukunft im Smartgun-Sektor. Doch Schattenwirtschaft, ein gewisser Kontrollverlust über weltweite Finanztransaktionen, Wege, die die Waffen unter der Hand nehmen könnten, sind in der Branche kaum zu vermeiden. Restrisiken. WikiLeaks, Panama Papers, Investigativjournalismus. Restrisiken. Entlang der alten Römermauern wächst üppig Lavendel, Minze und Zitronenmelisse. Ein natürlicher Schutz vor Wespen. Vor dem Obstgarten steht ein Feigenbaumspalier, breitet seine Äste und die großen, zähen Blätter aus, als wolle er vor dem Zutritt zum Obstgarten eine konstruktive Mischung aus Zwetschgen, Marillen und kleinen Blutäpfeln warnen. Weg da! Der Herr duckt sich unter dem Feigenbaum hindurch und betritt den Obstgarten. Den Wolfskopf fest im Griff, tastet er mit seinem Stock das Gras vor sich nach Fallobst ab. Der Personenschützer verringert seinen Abstand, die Hand am Mobiltelefon. Im Obstgarten wimmelt es. Insekten und Spatzen scheinen ihre polyrhythmischen Laute aufeinander abzustimmen. Es fühlt sich der Herr an eine perkussive Version von Laurie Andersons »It's not the bullet that kills you, it's the hole« erinnert. Während das Unternehmen in unruhigen Zeiten wie diesen einen hohen Umsatz verzeichnet, lässt der Obstgarten heuer zu wünschen übrig. Einmal im Jahr öffnet der Herr zur Erntezeit die Pforten seines Gartens. Er unterstützt damit ein Reintegrationsprojekt des ortsansässigen Sozialzentrums für junge Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten sind und langsam wieder an die Arbeitswelt herangeführt werden sollen. Die gemeinsame Ernte regt zum Austausch an und stärkt den Zusammenhalt der Gruppe. Etwas für die Gesellschaft tun, etwas gegen die Entfremdung von sich selbst und von der Welt. Die Ernte wird in weiterer Folge zu Marmelade- und Kuchengeschenken weiterverarbeitet. Der Verkaufserlös steht dem Sozialzentrum zur freien Verfügung. Doch heuer scheint es so, als müsste das Ereignis ausfallen. Einige Tage will der Herr allerdings noch abwarten. Doch je länger sich die Ernte verzögert, desto mehr Wespen. 3 Tage, dann ist Deadline für den Obstgarten. Ein paar magere Individuen verstecken sich hinter den vielversprechenden satten Blättern. Die Zwetschgen mal länglich gebogen, mal mond, mal herzförmig, aber nie appetitlich prall, wie es sich eigentlich für die alten Sorten gehört. Die Marillen entweder noch grün oder schon den Amseln zum Opfer gefallen. Kaum Äpfel heuer. Überall, wo man hinsieht, lauter exzentrische Einzelgängerinnen. Komm, Jonas. Ich bin fertig hier. Hab da wenig Hoffnungen. Der Herr verlässt den Obstgarten, gefolgt von seinem Personenschützer, der kaum merkbar einen kleinen Entspannungsmoment durchlebt. Die Abendsonne verfängt sich in den Kronen der Bäume. Die klimatischen Bedingungen haben sich geändert. Das Licht wirkt neuartig. Es ist aus dem Süden gekommen. Es ist hier heimisch geworden. Weg da! Die Wespe, die sich der Herr gerade mit seinem Stock vom Leib gehalten hat, gesellt sich zu einem Wespenpulk, der gerade eine Feige unter dem Feigenbaum zerfleischt. Weißt du, Jonas, in jeder Feige eine verdaute Gallwespe. Das passiert während des Befruchtungsprozesses. Dass die Wespen da gerade noch so ein homöopathisches bisschen ihrer Artverwandten verspeisen, stört sie nicht weiter. Der Personenschützer ist wachsam. Entspann dich, Jonas. Dass mich ein Wespenstich dahinrafft, so viel Ironie traue ich dem Schicksal nicht zu. Wegen der Wespenallergie war der Herr für den Wehrdienst untauglich. Eine große Enttäuschung für den Vater des Herrn, der im Krieg diente und leidenschaftlicher Jäger war. Mein Vater hatte eine große Affinität zu seinen Produkten. Mich hätte es genauso gut in die Autoindustrie verschlagen können. Mag sein, seine Unvoreingenommenheit war das Geheimnis seines Erfolges. Dass ich nichts wusste, war mein Vorteil. Diese Vorstellung, wie etwas auszusehen hat, die Waffe als Prestigeobjekt, schwerfällig und groß und verziert. Ästhetik meines Vaters. Meine Waffen sind zum Teil aus Kunststoff. Ihr Aussehen ergibt sich aus ihrer Funktion. Handlich, präzise, verlässlich und deswegen sicher. Außerdem verhältnismäßig preisgünstig. Anforderungen, die sich genauso gut an Waschmaschinen oder Kühlkörper stellen lassen. Ein Waffenunternehmer ist nicht unbedingt ein Waffennarr. Eine Künstlerin verkauft kapitalismuskritische Kunst an Milliardärinnen. Unternehmensberaterinnen, die daran glauben, dass der Markt höheren Mächten unterworfen ist. Gärtnerin mit einer welken Orchidee auf ihrem Fensterbrett. Mit Ambivalenzen können wir doch mittlerweile ganz gut leben. Finden Sie nicht? Bei der gemeinsamen Erstbegehung des Gartens war die Gärtnerin von der Pistole, die der Personenschützer sichtbar an seinem Gürtel trägt, merkbar irritiert. Um die Situation zu entspannen, sprach sie der Herr darauf an. Haben Sie schon einmal eine Pistole verwendet? Die Gärtnerin verneinte und bekannte sich zum Pazifismus. Nach kurzem Schweigen wandte man sich wieder den botanischen Fragen zu. Gespräche mit Menschen, die sich für pazifistisch halten, halte ich entweder sehr ausführlich oder sehr kurz. Das kommt auf unser Verhältnis an. Das Verhältnis zur Gärtnerin basiert auf Vertragsbasis. Zusätzlich gab der Herr einen Ankauf für 2 Bilder in Auftrag. Der 2. Beruf der Gärtnerin ist die Malerei. abstrakte Großformate. Die Gesetzeslage im Land wurde vor einigen Jahren geändert, als der Verwaltungsgerichtshof im Falle eines jungen Zimmermanns entschied, dass die Ableistung des Wehrdienstes nicht zu einer erhöhten Gefahr, von einer Wespe gestochen zu werden, führe. Es wurde somit ein Präzedenzfall für alle weiteren diesbezüglichen Entscheidungen geschaffen. Wie die Polizei auch, ist das Heer deines Landes ein stabiler Kunde deines Unternehmens. Vor einer Weile legte man dem Herrn nahe, ein Testament aufzusetzen. Unter anderem, um zu klären, wer die Leitung des Unternehmens zukünftig innehaben soll. Frauen liegen im Trend. Was das private Vermögen betrifft, und wenn es keine Familie gibt, die Ansprüche stellt, empfiehlt sich eine Stiftung zugunsten eines wohltätigen Zwecks oder der Wissenschaft. Auch Spenden an NGOs sind eine übliche Maßnahme. Es ist sinnvoll, in die sozialen Bereiche der Gesellschaft zu investieren. Besonders dann, wenn die Meinungen über die Rolle der eigenen Person und die Einwirkung auf die Gesellschaft stark polarisieren. Die Blumen in meinem Garten kämpfen um Wasser, Licht, Mineralien. Sie optimieren ihre Wuchsleistung, Keimungsgeschwindigkeit, entwickeln Wurzel, Saugkraft und Resilienz gegen Dürreperioden, Hemmstoffe gegen Konkurrenz. Aber auch sie vergehen irgendwann. Was wir immer für ein Aufheben um das Leben machen. Der Efeu kann bis zu 450 Jahre leben. Dann wird sein aggressives Rhizom den Zaun, den Turm, die alten Mauern, die Skulpturen und selbst den Obstgarten, alle Spuren, die ich hier noch hinterlassen werde, vollkommen verdaut haben. Die Entscheidung gegen das Grab und für die Feuerbestattung war einfach. Die Feuerbestattung spart Ressourcen. Es kommt zwar zu einem kurzen Anstieg der Emissionswerte in der Atmosphäre, doch dafür brauchen die menschlichen Überreste des Herrn danach weder Platz noch die dazugehörige Betreuung. Keine Schnittblumen bei der Zeremonie. Und mein Vermächtnis geht wahrscheinlich irgendwann online. Die DIY-Waffenindustrie liegt im Trend. Darüber waren sich sowohl die Unternehmensberaterin als auch die operative Leiterin des Unternehmens des Herrn einig. Ein selbsternannter amerikanischer Kryptoanarchist stellt 3D-Druckpläne für ausdruckbare Waffen als Open Source im Internet zur Verfügung. Der freie Zugang zu Waffen gehört für ihn zu den fundamentalen Grundrechten des Menschen. Sein Unternehmen liefert die zu den Bauplänen dazugehörigen 3D-Drucker. Im Gespräch wirkt er ruhig und besonnen, nur seine geweiteten Pupillen und dass er unentwegt auf einem Streichholz herumkaut, passen nicht ganz ins Bild. In Internetforen wird über seine Ähnlichkeit zu Justin Timberlake diskutiert. In einem Werbevideo posiert er mit seiner Plastikwaffe und im modischen Maßanzug am Schießstand. Derzeit werden die Sicherheitsrisiken diskutiert, die von diesen Waffen ausgehen, da sie von herkömmlichen Flughafenscannern nicht erkannt werden. Eine Debatte, die auch schon geführt wurde, als du deine Waffe auf den Markt brachtest. Der Herr tritt unter den Feigenbaum. Für einen kurzen Moment hat der Wind genug Kraft entwickelt, um die schweren Feigenblätter zu lüften und den Blick auf das Wespennest freizugeben. Der Personenschützer vergegenwärtigt sich das Notfallset. Jonas, die Pistole! Der Personenschützer zögert. Jonas und die kleinen Ungereimtheiten. Deine Pistole besteht im Gegensatz zu den ausdruckbaren Waffen nur zu 40% aus Polymer. Der niedrige Kunststoffanteil brachte der Waffe dennoch den Ruf einer Plastikpistole ein. Sie hat einen Polygonlauf, Rechtsstrahl und verfügt über drei Abzugssicherungen. Die Abzugssicherung, die Schlagbolzensicherung und die Fallsicherung. Der Herr betätigt die Kunststofftaste, die in den Abzugszüngel eingelassen ist, und entsichert die Pistole. Er tritt einige Meter zurück, schließt ein Auge und nimmt die Sonne ins Visier, die sich gerade anschickt, ihren Untergang zu vollziehen. Wenn ich jetzt abdrücke und auf die Kugel aufspringe und der Sonne nach und dann herunterschaue auf die Geschicke der Welt, würde mir nicht gefallen, was ich sehe. Glauben Sie nicht? Doch bevor mich wer zur Verantwortung ziehen kann, werde ich die Kugel noch auf ihre letzte Reise schicken. Das täte kurz weh, aber dann herrscht endlich Grenzenlosigkeit. Der Herr senkt seinen Blick und die Pistole herunter auf das Wespennest. Zu seinen Füßen die Überreste der Feige. Träge und berauscht vom Fruchtzucker hängen die Insekten über ihrer Beute. Keine Angst, Jonas, Sie haben keinen Grund anzugreifen. Sie nehmen keine Bedrohung wahr. Wir stellen ja auch keine Bedrohung dar. Stell dir vor, Jonas, ich würde das Nest treffen. It's never the bullet that kills you. Außerdem bleibt so ein Wespenstaat sowieso unbeeindruckt vom Verlust einzelner Individuen. Was wir dagegen für ein Aufheben um jedes einzelne Menschenleben machen, finden Sie nicht? Der Herr übergibt die Waffe ordnungsgemäß wieder an seinen Personenschützer. Ein Herr in seinem gut gesicherten Garten, eine erstklassige Waffe in den Händen eines erstklassigen Personenschützers. Ich müsste nur noch das Wespennest entfernen lassen. Doch was wäre das Leben ohne Restrisiko? Der Personenschützer würde seinen Auftraggeber wirklich gerne in Schuhen sehen. Weg da! Der Turm hat einen quadratischen Grundriss. Im unteren alten Teil sind Bad und Küche untergebracht. Darauf aufgesetzt und durch eine Wendeltreppe erreichbar, ein Glaskubus, wobei die zwei Seiten in Richtung des Gartens aus Panoramafenstern bestehen. Das bronzefarbene Panzerglas lässt von außen keine Einsicht zu. Von innen kann der Herr seinen Garten uneingeschränkt überblicken. A room of one's own. Ein Zimmer mit Aussicht. Doch es gibt nicht viel zu sehen, denn es ist Nacht. Da gibt es immer ein Restrisiko, doch mindestens der Obstgarten ist morgen auch noch da. Auf Anraten der Sicherheitsfirma wird der Obstgarten des Nachts von einem Scheinwerfer durchforstet und lässt die obersten Blätter glänzen. Für den Herrn ein pointillistisches Gemälde in Helldunkel. Der Himmel ist bewölkt, in der Ferne nur die Lichter der Gemeinde. Der Herr blinzelt und muss sich sehr konzentrieren, um die genaue Anzahl auszumachen. 18. 18 Lichter. Oder Einschusslöcher? Der Herr stellt sich den Himmel als Kugelfang vor. Eine schwarze, menschliche Silhouette, nur ohne ein Fadenkreuz, das einem anzeigt, wo man hinzielen soll. Das Universum ist eine Mannscheibe. Sie dehnt sich aus, lässt den Mond jedes Jahr 2 Zentimeter von mir wegrücken. It's a hole. Haben wir Menschen deswegen immer solche Verlustängste, was das Leben angeht? Was meinen Sie? Ein Standardmagazin fasst 19 Patronen. Doch es sind nur 18 Lichter. Mit der 19. Patrone ein Sternbild vollenden. Ein Kunstwerk für meine Sammlung. Ist das der Tag, der da durch die Einschusslöcher schimmert? An der Wand hinter ihm, über einem Einzelbett, hängen 2 Fotografien aus der Kunstsammlung des Herrn. Mapplethorpe. Die eine Fotografie zeigt den Körper eines Mannes im Profil. Sein Kopf ist nicht mehr im Bild. Gekleidet in Hemd und Anzughose, ragt sein Geschlecht aus dem geöffneten Hosenschlitz und hält dabei einen Revolver auf Hüfthöhe. Im Gegensatz zum nicht vollkommen irrigierten Penis, dessen Eigengewicht ihm bei genauerem Hinsehen einen leichten Drall nach unten beschert, zielt der Lauf des Revolvers stoisch geradeaus. Ein Sammlerstück. Smith & Wesson Double Action. Das New Departure Safety Model von 1886. Der Legende nach hörte Wesson von einem Kind, das sich beim Hantieren mit einer Waffe schwer verletzte und baute daraufhin eine Pistole mit Kindersicherung. 2 Kinder finden eine Pistole im unverschlossenen Waffenschrank ihrer Mutter vor und erschießen einen Spielgefährten aus der Nachbarschaft. Bei der Mordwaffe handelt es sich um eine zartrosafarbene Pistole aus deiner Produktion. Eine Spezialversion und kosmetische Maßnahme zur Erschließung neuer Kundenkreise. In der 2. Fotografie ragt eine weiße Kalla ins Bild. Sie lässt ebenfalls ihren Kopf hängen. Ein einziges, dickwandiges Blütenblatt windet sich um eine leere Mitte. Eine Blume aus dem Elfenbeinturm. Sie könnte sich gar nicht gegen den Efeu durchsetzen, so wie die gelbe Taglilie dort beim Eingangstor. Der Personenschützer dreht gerade seine letzte Runde durch den Garten. Routinemäßiger Safety-Check, bevor der Nachtwächter übernimmt. Du, hier? Die Finger des Herrn streifen über die Silbermähne des Wolfskopfes. Er will nach seinem Stock greifen, hält aber inne. Öffnet die Hand. Sie hat die Größe eines jungen Feigenblatts. Dann holt er aus. Der anaphylaktische Schock stellt die schwerste Form einer Überempfindlichkeitsreaktion dar. Die enorme Freisetzung von Histamin führt zu einer Gefäßweitstellung mit relativem Flüssigkeitsmangel und Blutdruckabfall. Das Herzminutenvolumen nimmt ab und die Bronchien können sich verengen. Ursächlich können sogenannte Allergene, wie zum Beispiel Insektengifte, sein. Gangster-Rap-Track mit der Newcomerin Buddha's Point of View in Rage. Das Musikvideo ist nicht explizit. Dennoch sorgt eine Szene für Aufregung, in der eine Vergewaltigung angedeutet wird. Die Rapperin penetriert einen grimmig wirkenden Mann im weißen Anzug und Goldketten um den Hals, die archetypische Verkörperung eines Waffenhändlers, mit einer goldenen Pistole aus deiner Produktion. Der Track läuft 2 Monate in den US-Charts unter den Top 10 und wird auch in Europa zu Nummer 1 Hit. Women all strapped up, strange fruits in the racist war, all hanged up, a star in the forest with no trees. Maybe a black individual who don't freeze, a mockingbird without a flock, or a killer cop without a glock. Hard rocks to stress the feet when we walk to where dark mountains frown the locks. And everybody's waiting till the devil comes to knock. Rushing in, trying to complete this infinite job. A soul cat, don't kiss ass, or do the pistol cock. All I do is hop on and hop off, pop off and rock. To the game hard and hand of my love a sock. All around the clock, began to one up them up. Manslaughter at all costs, while innocent children before a toy gun from Papa Frost. All we do is talk, while common sense is lost. All of this got people looking at the mirror different. Like when you see yourself pistol whipping. It's like a trick trying to claim she had never sucked no dick. Or a politician claiming they had never planned to get rich. We know money's a bitch. Turn you crazy till you feel the trigger finger itch. Yeah, it's like all around the clock. All around the clock. All around the clock. No money's a bit. Turn you crazy till you feel the trigger finger itch. Yeah. Herr im Garten von Verena Dürr. Mit Lilith Hässle und Götz Schulte. Musik: Philipp Timm und Soulcat E5. Ton und Technik: Gerhard Wichow und Christian Schimmöller. Regieassistenz: Frank Halbach. Regie: Stefanie Ramp. Redaktion: Christine Grimm. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.